Abschnitt 2. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, es aus der Wunde bluten zu lassen, durch kräftiges Massieren und Drücken. Und vielleicht auch ausspülen, am besten mit einem Antiseptikum, welches auch die Viren abtöten kann. Man könnte ja auch versuchen, den Stichkanal zu vergrößern, dann würde es auch intensiver bluten und mögliche Erreger ausschwemmen. Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Wenn wir uns anschauen, was als Sofortmaßnahmen nach Nadelstichverletzung empfohlen wird, so haben Sie die wesentlichen Punkte genannt. Man kann zum Beispiel nach der intensiven Spülung noch einen antiseptischen Verband anlegen, so dass Sie quasi ein Depot im Bereich der Wunde anlegen. Inwieweit es sinnvoll ist, den Stichkanal zu erweitern, möchte ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Aber was allgemein zu diesen Maßnahmen gesagt werden muss, ist, dass sie nicht durch Studien sicher belegt sind. Was natürlich auch nicht so einfach sein dürfte.